Manchen Vermutungen von Wissenschaftlern zufolge fehlten auf den Kanarischen Inseln ganz allgemein einheimische Nahrungspflanzen. Und auch die Zahl der einheimischen Tiere war begrenzt, sodass die zugewanderten Menschen gezwungen waren, intensiv selbst Nahrungsmittel zu produzieren, und das mit allen Folgen. Auch hier ist die Geschichte in Wirklichkeit komplizierter. Man erkennt klare Unterschiede. Auf der einen Seite stehen kleine, flache Inseln wie Fuerteventura und Lanzarote, deren Trockenwälder gegenüber der Rodung durch Menschen empfindlicher waren und fast vollständig verschwanden. Auf der anderen feuchtere kleine Inseln wie La Gomera und La Palma sowie die großen Inseln Teneriffa und Gran Canaria, wo die Wälder bei Eintreffen der Europäer noch standen. Ein Sedimentbohrkern aus einem frühen Seeboden auf La Gomera lässt erkennen, dass nach der Zeit der Besiedelung durch Menschen keine größere Entwaldung stattfand, sondern dass frühere Klimaveränderungen zu größeren Beeinträchtigungen der Wälder geführt hatten. Auf La Palma wählten die prähistorischen Menschen andere Baumarten als Brennholz aus, nachdem sie in der Nähe ihrer Wohnorte das Problem erkannt hatten und sich Höhe hinauf ins Gebirge wagten, um den Druck zu vermindern. Auf Teneriffa und Gran Canaria sind die verbliebenen Waldgebiete noch eindrucksvoller, wenn man bedenkt, dass sich zu der Zeit, als europäische Seefahrer an ihre Küsten kamen, auf beiden Inseln eine größere Bevölkerung und eine eindeutige gesellschaftliche Hierarchie entwickelt hatten. Insgesamt hatte die Einführung landwirtschaftlicher Methoden auf den Kanarischen Inseln für die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie für die Stabilität der Landschaft krasse Folgen. Die Probleme mit Waldvernichtung und Überweidung belasten die Inseln noch heute. Aber vor der Einwanderung der Europäer waren solche Auswirkungen weit verteilt und je nach Insel und Region unterschiedlich. Wie wir in den Kapiteln 10 und 11 noch genauer erfahren werden, setzte erst die spanische Kolonialherrschaft mit der durch die Nachfrage im gesamten Reich vorangetriebenen Viehzucht und Zuckerherstellung auf der Inselgruppe wahrhaft umfassende Veränderungen, vielleicht sogar des lokalen Klimas, in Gang, die ihre Bewohner bis heute begleiten. Tropische Inseln gelten oft als ideale, abgelegene Labors, in denen man den Einfluss prähistorischer Menschen auf zuvor ursprüngliche Ökosysteme studieren kann. Unsere Rundreise über die Inseln in der Karibik, im Pazifik und vor der Küste Afrikas gibt zwar keineswegs einen umfassenden Überblick. Sie hat uns aber gezeigt, dass Jagen und Sammeln, insbesondere aber bestimmte Formen der Landwirtschaft, große, dauerhafte Auswirkungen auf die einheimischen Pflanzen, Tiere und Landschaften dieser oftmals abgelegenen Regionen haben können. Im Laufe des Holozäns erfuhren tropische Inseln umfangreiche Verluste an endemischen Vögeln, Amphibien, Reptilien und Säugetieren. Und die Triebkräfte waren dabei die Jagd durch die Menschen, Lebensraumveränderungen und die invasiven Arten, die Menschen zufällig oder absichtlich mitbrachten. Außerdem erlebten sie schnelle Bodenerosion und Waldverluste, insbesondere als die Bevölkerung wuchs und die Bauern offene Flächen brauchten, um produktivere Nutzpflanzen anzubauen. Vielleicht suchten die Gesellschaften auch nach neuen Landmarken, die Statusunterschiede verdeutlichen und als kulturelle Symbole dienen konnten. Ganze Ökosysteme und Regionen konnten sich verändern oder sogar verloren gehen, wenn neue, wirtschaftlich nützliche Pflanzen eingeführt oder gefördert wurden, während andere verschwanden.